Sie wundern sich, dass keine Reden geführt werden, nicht? Aber ich will Ihnen eine Geschichte erzählen von Alexander Granach. Der spielt in New York von Kaiser von morgens bis Mitternacht, den Kassierer. Und da kommen sehr lange Monologe drin vor. Plötzlich springt eine Frau im Parkett auf und schreit: Er redet, er redet, er redet! Soll er singen, Halil? Und darum.